Ein anderes Beispiel. Wer regelmäßig Nachrichten schaut, kann den Eindruck gewinnen, dass die Kriminalitätsrate in Deutschland steigt. Tatsächlich ist sie seit 50 Jahren mit kleinen Ausnahmen kontinuierlich gesunken. Das aus dem Medienkonsum resultierende Angstgefühl ist irrational, denn es stellt die Welt gefährlicher dar, als sie tatsächlich ist. Die Schwerpunkte in der Berichterstattung führen dazu, dass wir nicht nur den Terrorismus, sondern besonders Naturkatastrophen, Morde und Flugzeugabstürze fürchten. Alles zusammen macht aber weltweit nur etwa 1% aller Sterbefälle aus. Allein Durchfall fordert jedes Jahr mehr Opfer, davon eine 500.000 Kinder unter 5 Jahren. Selbst wenn man nur Tod durch Gewalteinwirkung in den Blick nimmt, sind unsere größten Feinde immer noch wir selbst. Selbstmord ist eine häufigere Todesursache als Mord. In der modernen Gesellschaft läuft die Angst als archaischer Schutzmechanismus immer wieder ins Leere, denn die Gefahren haben sich so fundamental verändert, dass die Stärke des Gefühls nicht mehr die tatsächliche Bedrohung abbildet. Daher unterschätzen wir oft, was bekannt und harmlos wirkt. Wir denken beispielsweise, der typische Vergewaltiger lauere nachts im Park, obwohl sexuelle Gewalt am häufigsten im Freundes- und Familienkreis auftritt. Die Angst kann, wie jede andere Bewertung auch, auf zwei verschiedene Weisen daneben liegen. Falsche Negative, wie Statistiker sagen, liegen dann vor, wenn jemand im Angesicht einer Gefahr, etwa einer Giftschlange, keine Angst hat. Falsche Positive treten auf, wenn man Angst vor Dingen hat, die ungefährlich sind, wie zum Beispiel Hausspinnen in Deutschland.